Hallo, hallo, hallo und einen happy good morning. Hallo, hallo, hallo und einen fröhlichen guten Morgen. So, yesterday we talked how easy it can become for us to become idolatrous too. Gestern haben wir darüber gesprochen, wie leicht auch wir zu Götzen dienen werden können. To give anything the place it belongs to God in your heart. Indem wir irgendetwas den Platz in unserem Herzen geben, der Gott gehört. So Paul said that these things are written down so that we can learn from them. Paulus sagt, dass diese Dinge deshalb aufgeschrieben wurden, damit wir daraus lernen können. It's beautiful to have bad parts of the history given to us so that we can learn from it. Es ist schön, dass uns die schlechten Teile der Geschichte gegeben werden, damit wir daraus lernen können. Look, and then he quotes the Old Testament, which was the Bible in those days. Dann zitiert das Alte Testament, das damals die Bibel war. The people settled in their unrestrained revelry. Das Volk ließ sich auf ein hemmungsloses Gelage ein. With feasting and drinking, and then they rose up wildly out of control. Auf Feiern und Trinken, und dann erhoben sie sich und gerieten außer Rand und Band. You know, so Paul is saying when they actually made an idol and made the golden calf. I believe that's what he's talking about here. Paulus sagt also, als sie sich ein Götzenbild machten und das goldene Kalb bauten, ich denke, das ist es, wovon hier spricht. But remember, this is written so that we could learn something. Aber denkt daran, es wurde geschrieben, damit wir etwas lernen können. So you have to ask yourself this question. Du musst dir selbst die Frage stellen. Are you also putting anything into the place that only God is supposed to have? Stellst du auch etwas an den Platz, der eigentlich nur Gott zusteht? God was displeased with that. Gott war darüber unzufrieden. And he still is displeased. Und es gefällt ihm immer noch nicht. Now, look what it says in verse 8. Schauen wir, was Vers 8 sagt. Neither should we commit sexual immorality as some of them did. Wir sollen auch keine sexuelle Unzucht treiben, wie es einige von ihnen taten. Which caused the death of 23,000 on a single day. Wodurch an einem einzigen Tag 23,000 Menschen starben. Now that's a lot of people killed in one day. Das sind eine Menge Menschen, die an einem Tag getötet wurden. Way more than COVID killed in a day in one country that was as small as Israel. Viel mehr als COVID an einem Tag in einem Land, das so klein war wie Israel, getötet hat. But look, remember, Paul is not saying, hey, if you commit sexual immorality, you're going to be killed. Aber bedenke, dass Paulus nicht sagt, hey, wenn ihr sexuelle Unzucht begeht, werdet ihr getötet werden. You know, and this is one of the dangers with the new covenant. Das ist eine der Gefahren des neuen Bundes. That we understand that my sins have been paid for on the cross. Dass wir verstehen, dass unsere Sünden am Kreuz bezahlt worden sind. So now I'm not going to die when I commit a sin. So dass wir nicht mehr sterben, wenn wir eine Sünde begehen. And then the danger is that we start to take sin lightly. Jetzt besteht die Gefahr, dass wir beginnen, die Sünde auf die leichte Schulter zu nehmen. And Paul is not trying to create fear here. Paulus versucht hier nicht, Angst zu erzeugen. But Paul is trying to make them understand the seriousness of these things in the eyes of God. Paulus versucht, ihnen die Ernsthaftigkeit dieser Dinge in den Augen Gottes klarzumachen. Because he said everything was written down that you could learn from them. Don't do it. God does not like it. Denn er sagt, alles wurde aufgeschrieben, damit ihr von ihnen lernen könnt. Tut es nicht, Gott mag es nicht. Can I tell you something? Darf ich dir etwas sagen? God is not less displeased with sin today as he was under the old covenant. Gott ist heute nicht weniger unzufrieden mit der Sünde, als es unter dem alten Bund war. We have to understand God always hated sin and God always will hate sin. Wir müssen verstehen, dass Gott die Sünde immer gehasst hat und immer hassen wird. I mean, just because he put the punishment for that horrible sin on Jesus does not mean that sin doesn't matter to God. Nur weil die Strafe für diese schreckliche Sünde auf Jesus gelegt hat, heißt das nicht, dass die Sünde für Gott keine Rolle spielt. Otherwise, Paul would not have even written this in here for us to learn. Sonst hätte Paulus das sicher nicht hierher geschrieben, damit wir daraus lernen. Then he says, nor should we ever provoke the Lord, as some of them did. Dann sagt in Vers 9, wir sollen den Herrn auch nicht provozieren, wie es einige von ihnen taten. By putting him to outrageous tests that resulted in the death of their snake bites day after day. Indem sie ihn auf eine unverschämte Probe stellten, was dazu führte, dass sie Tag für Tag an Schlangenbisse starben. You know, it's a really terrible thing if you think to test the Lord. Es ist eine wirklich schreckliche Sache, wenn du meinst, den Herrn zu testen. It's like suddenly we turn into gods and God turns into man. Es ist, als würden wir plötzlich zu Gott werden und Gott zum Menschen. Because this is what he's saying, you know, they actually tempted him, which is another Bible said, to tempt him. Denn das ist es, was er sagt. Sie haben ihn tatsächlich versucht, was in einer anderen Bibel als ihn verführen bezeichnet wird. But in the Greek, the meaning actually that it has here. Aber im Griechischen hat das Wort hier die Bedeutung. The meaning is to put God's character to the test. Den Charakter Gottes auf die Probe stellen. So they had such terrible and rebellious hearts. Sie hatten so schreckliche und rebellische Herzen. That they provoked God. Dass sie Gott provozierten. They lived in sexual immorality. Sie lebten in sexueller Unmoral. They lived such a horrible life to put the character of God to test and see, let's see what you really are like. Sie lebten ein so schreckliches Leben, um den Charakter Gottes auf die Probe zu stellen, um zu sehen, wie er wirklich ist. Because they lived in a different covenant, of course, in the old covenant, now they had to suffer the punishment. Weil sie in einem anderen Bund lebten, im alten Bund natürlich, mussten sie nun die Strafe erleiden. You know, we have to, I really desire and I really hope. Ich wünsche mir und hoffe wirklich, that in my lifetime a true sense of holiness of and fear of God will come back to the church. Dass zu meinen Lebzeiten ein wahrer Sinn für Heiligkeit und Gottesfurcht in die Gemeinde zurückkehrt. Because unfortunately within the church, denn leider scheint es in der Gemeinde, there seems to be no healthy fear of God. Keine gesunde Gottesfurcht zu geben. This sense of awe and reverence for who he is. Dieses Gefühl der Ehrfurcht und der Anerkennung vor dem, was er ist. This sense of not treating sin lightly. Dieses Gespür dafür, die Sünde nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. And taking seriously what God said. Und ernst zu nehmen, was Gott gesagt hat. Tomorrow we'll talk about something very, very interesting. Morgen werden wir über etwas sehr, sehr Interessantes sprechen. And I hope you're gonna enjoy it and be edified. Ich hoffe, du wirst es genießen und es erbaut dich. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.